Ich bin da ganz vorsichtig. Ich registriere nicht überall ein Kundenkonto beispielsweise. Keine privaten Fotos von mir, nichts Persönliches. Ach, jetzt macht man da so wenig wie möglich und schreibt sich halt nur noch, aber man gibt nicht mehr Fotos und alles. Hat man mit 15, 16 gemacht. Ja, ich finde es halt nicht so schön, dass alles so weltweit gemacht wird. So ganz egal ist es den wenigsten, was mit ihren persönlichen Daten, Bildern, Filmen und Informationen im World Wide Web so passiert. Die Sorge wächst offenbar. Mit sozialen Netzwerken wie Facebook gehen die Menschen zunehmend vorsichtiger um, hat der Berliner Datenschützer Alexander Dix beobachtet. Ich habe den Eindruck, die Leute, die sagen, ich habe nichts zu verbergen und mir ist es alles egal, die werden eher weniger. Auch wenn man sozusagen in diese Kultur des Teilens reingewachsen ist und möglichst viel von sich mitteilen möchte, hat man sehr wohl, auch junge Menschen haben ein Bedürfnis zu entscheiden, mit wem möchte ich denn bestimmte Informationen teilen. Die sind deutlich abgenervt, wenn sie feststellen, dass ihre Lehrer oder ihre Eltern auch in dem sozialen Netzwerk rumtouren. Und dann, spätestens dann, wandern sie nämlich aus, sei es zu Instagram oder Snapchat oder was es alles gibt. Besonders junge Leute kehren Facebook den Rücken oder auch nicht. Denn zu Facebook gehören auch Instagram zum weltweiten Teilen von Fotos oder der Messenger-Dienst WhatsApp, der bereits von Viertklässlern genutzt wird. Wir haben WhatsApp-Gruppen, zum Beispiel einen Klassenchat, und da schreiben uns die Lehrer dann auch so, wenn wir mal eine Stunde Ausfall haben, dann wissen wir halt immer über alles Bescheid. Eigentlich hat die ganze Klasse WhatsApp und eigentlich nutzt jeder das Handy. Die Kinder chatten, schicken Bilder und Sprachnachrichten und machen sich über den Datenschutz wenig Gedanken. Dabei ist gerade WhatsApp ein Beispiel für besonders nachlässigen Umgang mit Daten, sagt Lenz Queckenstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Das ist zum Beispiel ein Problem, dass das gesamte Adressbuch, das Digitale, was man auf seinem Handy hat, von WhatsApp dann übernommen wird und das kann man nicht abstellen. Warum muss man eine App dazu ermächtigen, seine gesamten persönlichen Kontakte freizugeben? Auch die Geheimnummer vom Chef kann dann leicht auf einem amerikanischen Server landen. Diesen Sicherheitshinweis liefert die Internetseite Surfer haben Rechte des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV. Finanziert wird die Seite durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Zum Ende des Jahres wird das Projekt aber planmäßig beendet. Dabei werde der Aufklärungsbedarf eigentlich immer größer, warnt Lenz Queckenstedt vom VZBV. Jede Woche gibt es Fälle von Datenmissbrauch, Identitätsdiebstahl und Cybermobbing. So ist seit kurzem klar, dass der US-Versandhändler Amazon sämtliche Aktivitäten der Nutzer von Anfang an für immer gespeichert hat. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass sozusagen dadurch ein gläsernes Abbild des Nutzers entsteht. Und vor allen Dingen durch die Zusammenführung mit anderen Daten, dann dient es doch dazu, ein möglichst konkretes Nutzungsprofil zu erstellen und es dann für deren Zwecke auszunutzen. Das bedeutet, dass solche Unternehmen, die Informationen für zielgerichtete Werbung nutzen, dem Nutzer bestimmte Angebote machen oder vorenthalten können und die Nutzerdaten gewinnbringend an andere Firmen verkaufen können. Datenmissbrauch lässt sich kaum kontrollieren und schwer verhindern. Wer bei Facebook Farmville spielt, bewirtschaftet mit einem einfachen Klick nicht nur einen virtuellen Bauernhof, sondern hat auch automatisch alle seine Profildaten weitergegeben und manchmal auch noch die seiner Facebook-Freunde. Es gibt eine sprechende Puppe, die die Antworten der Kinder in einer virtuellen Cloud speichert, wo sie für kommerzielle Zwecke ausgewertet werden könnten. Und fast jede unverschlüsselte E-Mail kann von Hackern problemlos mitgelesen werden. Unnötig, sagt Datenschützer Alexander Dix. Die Technik ist im Prinzip verfügbar. Das kann man alles heute schon machen. Es ist noch nicht userfreundlich, anwenderfreundlich. Es ist zu kompliziert. Oma, die eine E-Mail schicken will, die muss sozusagen Verschlüsselung vorfinden. Crypto for Grandma hat das mal jemand genannt. Die muss überhaupt nichts machen, die muss sich darauf verlassen können, dass ihre Nachricht verschlüsselt an den Empfänger kommt. Die Do-Not-Track-Initiative in den USA beschäftigt sich damit, wie man die Verfolgung von Nutzern im Internet unterbinden kann. Immer mehr Internetanbieter erkennen, dass Datenschutz ein Qualitätsmerkmal ist, wonach die Benutzer fragen, meint Alexander Dix. Stimmen wie diese werden in Zukunft die Ausnahme sein. Ich nutze WhatsApp, ja. Und ist mir völlig egal, ob da einer mitliest oder nicht.